WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute auch. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Abend, heute Nacht, ist die Charlotte, 35. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ich habe vor Aufregung ganz nasse Hände. Ach du lieber Gott. Ja, aber ich denke, das Charlotte, so schlimm wird's nicht. Nee. Es wird gut. Ja. Ja. Also Thema. Ich habe deiner Redaktion, die fanden das jetzt gar nicht so ungewöhnlich, was ich erzählt habe. Ich eigentlich auch nicht. Also ich stehe auf schwulen Pornos. Ach, schwulen Pornos? Ja. Ja, so ganz ungewöhnlich ist es nicht. Ich habe auch schon in meinem Leben mehrere Frauen kennengelernt, die da Spaß dran haben, obwohl es eine Minderheit ist. Ja. Seit wann stehst du drauf? Also für mich habe ich es jetzt so im guten letzten Jahr, wo ich entdeckt habe, dass ich da was Erotisches dran finde. Was gefällt dir an schwulen Pornos? Also es ist generell so, dass ich sage, ich finde einen Männerkörper ästhetischer als einen Frauenkörper. Und wenn ich mir Pornos anschaue, schwulen Pornos, dann auch nur welche mit muskulösen männlichen Männern. Mhm. Ja, also da denke ich, dass es auch dieser optische Reiz ist. Ja. Erregt es dich auch? Ja. Masturbierst du dabei? Ja. Stellst du dir dann vor, dass du mittendrin zwischen den Jungs agierst und liegst? In dem Moment nicht. Nee. Also in dem Moment nicht. Dann ist es rein dieser optische Aspekt, dass ich mir das anschaue. Aber diese Vorstellung, dass ich dann dabei bin, das nicht. Wobei der Gedanke daran generell das mal auszuprobieren, schon da ist. Mhm. Also ich finde das vergleichbar damit, dass sehr viele sehr heterosexuelle Männer gerne Lesbenpornos gucken. Genau, das ist auch immer mein Argument, wenn ich im Bekanntenkreis drüber rede. Ja. Aber irgendwie ist dieses Umgekehrte, findet nicht so die Akzeptanz. Nee, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass generell Frauen, soweit man das so hört von Frauen, nicht auf den klassischen Porno so stehen. Ja, also im Bekanntenkreis jetzt habe ich bei sehr, sehr wenigen, sag ich halt so direkt, okay, mit Pornos oder mach so eine Andeutung. Meistens ist es so in die Richtung, dass ich sage, okay, zwei Männer miteinander, dass ich das erotisch finde, aber dass ich mir jetzt gezielt Pornos anschaue, das habe ich jetzt noch, ja, vielleicht ein, zwei Leuten oder so gezielt mal gesagt. Wie oft ich Frauen schon gefragt habe, privat und auch hier in der Sendung, was stellst du dir beim Masturbieren vor? Wenn ich einen Kerl frage, kriege ich sofort Pornosequenzen erzählt. Okay. Wenn ich die Frauen frage, die meisten Frauen, kommt selten was Konkretes. Die stellen sich dann erotische Situationen vor, schöne Vorkommnisse mit irgendwelchen Geliebten, aber die denken nicht, ich sag's jetzt mal ganz vulgär, die denken nicht an einen guten Schwanz. Wie, okay. Du ja, offensichtlich. Ja. So, das gefällt mir. Damit kann ich was anfangen. Ich sehe es ja auch gerne. Bitte? Ich sehe es ja auch gerne. Ja. Also, und dann stellt man sich das ja auch vor. Hattest du denn in deinem Leben schon mal einen Dreier mit zwei Männern? Nee. Nein, nein. Ja, aber das wär's doch mal. Naja, also dein Mitarbeiter in der Redaktion hat mich vorhin auch gefragt, wann die letzte Beziehung war. Und hat ja auch so 2,5 Jahre. Aber da war dieser Gedanke ja noch nicht so konkret. Mhm. Also da wusste ich das selbst ja noch gar nicht. Also ich habe am Anfang, klar, man hat mal normale Pornos geschaut und irgendwann kam man halt mal auf den Trichter, okay, also so ein normaler Porno, Mann, Frau, gibt mir jetzt nicht so viel wie ein schwulen Porno. Mhm. Ich habe auch früher immer wieder mal Frauen kennengelernt, die ganz erpicht darauf waren, mit hineingenommen zu werden in schwule Diskotheken. Mhm. Da habe ich die Mädels immer gefragt, was wollt ihr hier? Ja. Und da war die Aussage immer einmal, dass sie nicht belästigt werden, weil das machen die Schwulen nicht. Die Schwulen sind sehr freundlich den Frauen gegenüber. Und natürlich auch diese britzelnde Erotik, die da in der Luft liegt. Und fast jeder dritte Schwule oder vierte Schwule ist ja nun auch bisexuell orientiert. Und das ist natürlich dann auch noch ein Reiz für die Frauen gewesen, dass vielleicht doch was laufen könnte. Ja. Ja. Also es sollen muskulöse Männer sein. Genau. Noch eine Vorliebe in den Pornos? Also Bart ist sehr toll. Bart ist auch wichtig. Warum? Also, warum Bart? Also ich weiß nicht, also dieses wirklich, dass man sagt, okay, das ist so ein ganzer Kerl. Mhm. Muss der ganze Kerl im Schambereich rasiert sein? Das ist egal. Aha. Also darf auch gern Brusthaar, also das muss optisch muss das passen, aber da ist jetzt sowohl als auch. Also ich finde, der ganze Kerl muss behaart sein. Dieses ja, ganze aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn die Haare ab sind. Okay. Also das ist jetzt, darauf lege ich jetzt nicht so viel Wert. Ja. Also Gesicht muss so meinen optischen Vorstellungen dann halt passen. Also dass ich jetzt nicht sage, okay, das wäre jetzt überhaupt nicht mein Typ und vom Körpermäßig und vom Rest, also jetzt Haare an Brust, Intimbereich und so weiter. Ja, das ist dann eher zweitrangig. Okay. Geht das Interesse jetzt so weit, dass du vielleicht mal geneigt wärst, zu versuchen, einen Schwulen ins Bett zu kriegen? Ja, der müsste ja dann schon bi sein. Der müsste ja so ein bisschen bi sein, ja. Ja, weil sonst hätte ich ja nichts von. Nee. Naja, es ist schon so, wäre schon reizvoll. Also es ist auch, wenn auch oft Gespräche im Bekanntenkreis sind, dass Frauen dann sagen, oh Gott, wenn mein Freund was mit einem Mann hätte, das wäre ganz dramatisch. Und dann sage ich, nee, also das finde ich jetzt nicht dramatisch. Also ich fände es schlimmer mit einer Frau, weil bei einem Mann, da könnte ich nicht mithalten. Bei einer Frau wird man sich immer fragen, was hat die, was ich nicht habe. Ja, okay, das sagt man immer so. Aber nehmen wir mal an, du bist wirklich in einer Liebesbeziehung mit einem Mann. Ja. Nicht nur irgendeine Affäre, sondern eine Liebesbeziehung. Jetzt sagt der Mann dir, Mensch, Charlotte, ich habe da so einen geilen Arbeitskollegen, mit dem habe ich ab und zu Sex. Weiter nichts, nur Sex. Ja. Würdest du das so cool wegstecken? Ja, ich weiß nicht. Also jetzt in meiner Situation würde ich behaupten... Du würdest wahrscheinlich sagen, bring ihn. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, wie es tatsächlich wäre. Ich glaube, klar, ich meine, das ist halt natürlich nochmal ein Vertrauensverhältnis gebrochen, das ist nochmal eine andere Situation. Ja, ja. Aber jetzt aus der Warte würde ich ja sagen, komm, bring mal mit, dann haben wir beide was davon. Ich meine, es ist ein Fremdgehen oder mit einem anderen Menschen Sex zu haben. Dann ist es egal, ob Mann oder ja, Frau. Ja, finde ich eigentlich auch, ja. Und es besteht ja auch immer die Gefahr, wenn man dann mit jemand anderem Sex hat, dass man sich dann da vielleicht doch in den verliebt und dann ist natürlich die Katastrophe da. Nur wenn es ein Mann ist, dann würde ich halt denken, okay, ja, damit kann ich nicht mithalten, der hat was, was ich nicht habe und bei einer Frau vergleicht man vielleicht immer irgendwie. Also, du bist da sehr locker, merke ich schon. Ich versuche das so, wenn man im Bekannten- und Freundeskreis drüber spricht, so ein bisschen die Waagschale zu halten. Mhm. Weil man wird ja vielleicht oft auch dann gleich in eine bestimmte Schublade gesteckt, wenn man allzu freizügig über solche Dinge spricht. Ja, wie heißt die Schublade? Ja, dass man vielleicht... heißt die Schublade Schlampe oder sowas? Nee. Ja, Schlampe jetzt nicht, aber man wird schon komisch beäugt, denke ich, als Frau, wenn man allzu freizügig über sexuelle Dinge spricht. Ehrlich? Ist das immer noch so? Ich denke schon. Ich dachte, dass wir das nun wirklich bald überwunden hätten. Also ich gucke da auch immer, wie ich welche Sachen formuliere, dass ich nicht ganz so ins Detail gehe. Also ich spreche da schon gerne drüber, aber auch irgendwie so unter Freundinnen oder so ist das nicht allzu oft Thema, dass man sowas anreißt. Und dann merke ich auch, also wenn man so das Gespräch darauf lenkt, dass da oft gar nicht so das Interesse besteht. Och, ja. Die sind wahrscheinlich zu verklemmt, die Mädels. Das Interesse besteht ja wahrscheinlich auch schon. Liebe Charlotte, interessant. Ja. Ja. Unsere schwulen Porno-Guckerin. Ja. Hast du heute schon geguckt, meine ich? Nee. Jetzt noch? Nach unserem Gespräch? Nee, glaube ich nicht. Nee. Na gut. Liebe Charlotte, ich wünsche dir alles Gute. Ebenso. Ich wünsche Dankeschön. Dir bald aber auch eine Liebe, einen Kerl, eine Affäre. Ja. Und Dankeschön. Vielleicht sogar mal ein Dreier, wenn es sich denn ergibt. Ja, mal gucken. Alles Gute. Okay, alles Gute. Ebenso. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Charlotte. So, jetzt hat meine Regie das sehr, sehr gut gebaut. Gerade war Charlotte und jetzt kommt Charlene. Charlene 22, guten Morgen. Hallo, 21, aber ist nicht schlimm. 21. Charlene, was für ein schöner Name. Dankeschön, das Englisch. Ja, ja, das habe ich schon erahnt. Ja, es gibt ja auch die französische Version deswegen. Ach so, wie spricht man die aus? Eigentlich genau gleich. Sie wird nur nicht EE, sondern IE geschrieben. Ah, verstehe. Charlene, die englische Version, 21 Jahre alt. Genau. Guckt Charlene auch gerne schwulen Pornos? Nee, ist nicht so meins. Ich bin bi, ich stehe auf dann Frauen. Ach so. Ich habe zwar einen Freund. Du guckst ja lieber Lesbenpornos. Ja, dann wenn ja. Verstehe. Nun gut, weswegen rufst du an, Charlene? Also ich wollte mal über die Beziehung zu meinem Vater reden, weil die etwas kompliziert ist und er ziemlich starken Druck in meinem Leben auf mich ausübt. Lebst du noch bei deinen Eltern? Nein, ich bin, also meine Eltern haben sich, als ich 3 war, getrennt. Ich habe dann bei meiner Mutter gelebt, hatte kurzzeitig auch den Versuch, bei meinem Vater mal zu leben, hat aber nicht funktioniert. Bin daraufhin wieder zu meiner Mutter und weil meine Mutter selber psychisch krank ist und sich nicht helfen lässt, bin ich mit 18 dann ausgezogen und wohne seitdem mit meinem Freund zusammen. Okay, was ist jetzt los mit dem Verhältnis zum Vater? Also das Problem ist, dass er mich nicht nimmt, wie ich bin. Es fing damals schon damit an, das beste Beispiel, was einfach so zeigt, wie die Situation allgemein ist. Ich war schon immer sehr verhaltensauffällig. Bei mir wurde auch früh festgestellt, dass ich einen höheren IQ habe als Kind. Und dass ich halt anders bin. Was heißt, was heißt verhaltensauffällig? Beschreib mir das. Also, es ist für mich selber, ich sehe mich ja eigentlich normal. Also ich weiß nur, dass ich mir selber sehr viel Druck auf mich ausübe. Ich kann, wenn ich etwas will, unheimlichen Leistungsdruck auf mich ausüben. Das ist, also ich merke es selber nicht, aber die Menschen um mich herum, ich habe kein wirkliches Mitgefühl. Das empfinde ich einfach nicht. Und ich bin generell sehr direkt und sehr kalt und in der Kommunikation bin ich nicht sehr gut. Also ich verstehe viele Sachen nicht. Okay. Von Gefühlen, erzähl mal weiter über den Vater, Verhältnis Vater. Also die Sache war halt die, als ich dann 13 war, haben wir dann einen zweiten IQ-Test dann gemacht und da kam halt raus, dass ich einen IQ von 140 habe, wahrscheinlich sogar auch höher, weil ich war zu dem Zeitpunkt sehr aufgeregt, weil mein Vater für mich immer eine Vorbildfunktion hatte. Weil er sehr viel erreicht hat und ich das, ich bewundere das sehr. 140 ist natürlich schon erheblich hoch. Also der Normalwert liegt bei, was war das nochmal? 100? Oh, das fragst du mich was, das weiß ich gar nicht mal mehr. Also erheblich irgendwie, erheblich darunter. Ja, also schon eine ganze Menge. Nur die Sache war halt dann die... Aber eigentlich müsste dein Papa doch auf dich stolz sein, wenn er so ein schlaues Mädel hat. Ja, das ist es ja gerade. Das ist er nicht. Er sieht es nicht. Er hat damals, ich kann mich noch dran erinnern, die Dame, die mit mir den Test gemacht hat, saß dann da und hat dann gesagt, so, wir haben jetzt hier die Daten liegen. Wir müssen jetzt mal drüber reden, wie wir das Kind denn fördern können. Und zu der Zeit habe ich halt bei meinem Vater testweise gelebt und er meinte mich dann auszulachen und meinte, es sei doch alles Humbug. Er glaubt doch nicht an Therapeuten und alles, findet er alles Quatsch, Humbug. Er ist da sehr eigen. Und hat dich also nicht gefördert? Nein, er hat mich bloßgestellt. Er hat mich ziemlich stark gemobbt daraufhin, als wir nach Hause gefahren sind, meine Stiefmutter auch. Oh, das ist aber schlimm. Dann, ja, sonst würde ich ja immer nur Einsen schreiben und weil ich das ja nicht dauerhaft tue, sei ich ja wohl dumm. Du hast dann vermutlich ein Abitur irgendwann gemacht? Ich habe es abgebrochen, leider. Weil ich bei meiner Mutter dann raus musste, weil das nicht mehr ging, weil ich weiß nicht genau, ob das zutrifft, aber sie hat sowas, also ähnliches wie das, ich weiß gar nicht, meiner hieß Münchhausener-Syndrom, hier mit Medikamenten in Kinder reinstoppen und so. Aber wieso hast du es abgebrochen? Auch wenn du von der Mutter weg musstest, du hättest es doch wahrscheinlich mit links machen können. Ich hätte, aber ich hatte zu der Zeit allgemein, ich war ein bisschen durch den Wind und ich brauchte Ruhe, ich musste raus. Was machst du denn heute? Wenn ich jetzt Glück habe, fange ich jetzt mein Fachabi an. Okay, gut, du arbeitest nach. Genau, ich arbeite nach. Ich hatte eine schwierige Zeit ein bisschen. Fachabi nach, gut, dann besteht die Chance, dass du irgendwann studieren kannst. Genau. Und das wirst du wahrscheinlich auch dann tun. Ja, definitiv. Also wenn welche Richtung? Ich mag naturwissenschaftliche Sachen, aber ich würde auch gerne was mit Kunst machen. Nur da kriegt man leider ja nicht so wirklich gute Jobs. Ingenieure werden gesucht, Ingenieurinnen werden gesucht. Ja, ich würde sehr gerne irgendwas mit Malen gerne machen eigentlich, aber... Okay, jetzt aber nochmal zu dem Vater. Wie sieht denn die Situation heute aus mit deinem Vater? Also, es sieht heute so aus, er glaubt mir nichts. Es wird immer auf meinem Aussehen rumgehämmert wie sonst was. Wie siehst du denn aus? Ich bin nicht groß, ich bin 1,60. Ich bin so klein wie meine Mama. Meine Mama ist halb Südländerin. So, und ich bin aber hellhäutig. Ich bin sehr hell, so. Und ich kriege auch schnell Sonnenbrand und so. Ist halt so. Gut, aber das ist ja und nicht schlimm. Passt es absolut nicht. Er hat mich, als ich 13 war, auch unter Zwang immer aufs Solarium geschickt. Ach. Ich müsste doch braun werden, ich sei doch hässlich. Moment, dein Papa hat dich als 13-Jähriger aufs Solarium geschickt? Ich durfte nicht, ja. Ich durfte eigentlich nicht. Sie haben es trotzdem gemacht. Also er kritisiert dein Aussehen, obwohl du wahrscheinlich ausgesprochen bezaubernd aussiehst, könnte ich mir vorstellen. Also ich hatte Normalgewicht zu der Zeit, mittlerweile habe ich ein ganz kleines bisschen mehr drauf. Aber er akzeptiert einfach generell nichts an mir. Er akzeptiert dein Äußeres nicht. Was akzeptiert er noch nicht im Moment? Ist er denn wenigstens stolz, dass du jetzt dein Fachabitur nachmachst? Nein. Auch nicht? Interessiert ihn auch nein, nicht? Nein, er interessiert sich gar nichts. Er hilft mir nicht. Also geltlich vielleicht, aber das möchte ich nicht, Was gibt es noch? Was dich gravierend ärgert, was er nicht wertschätzt? Einfach, dass ich versuche, trotz dass ich so viel Probleme mit meiner Mutter hatte und er mich einfach nicht richtig unterstützt hat. Also dass ich da alleine mich rausgekämpft habe aus der Situation und danach halt eine Downphase hatte, er nicht gekommen ist und mich an der Hand genommen hat. Also generell mich unterstützt. Von ihm allein gelassen. Von ihm nicht respektiert, rundherum nicht respektiert. Und alleingelassen. Das ist ja den schlimmsten Vorwurf, den man einem Elternteil oder einem Freund oder einer nahestehenden Person machen kann. Wie sieht denn dein Kontakt im Moment zu ihm aus? Wie oft seht ihr euch zum Beispiel? Ich sehe ihn eigentlich so alle 2 bis 3 Wochen mal, weil ich ihm manchmal bei ihm in der Firma aushelfe. Und wie ist dann die Stimmung zwischen euch beiden? Ich versuche es zu überspielen, indem ich einfach es versuche zu ignorieren, weil wenn ich anderer Meinung bin, also ich sage jetzt zum Beispiel auch, mir gefällt heute nicht, was du anhast, Domian. Das sage ich jetzt einfach mal. Dann, er würde jetzt nicht sagen, okay, oder ein normales Gespräch anfangen. Er würde einfach nur sagen, ey, du siehst scheiße aus. Und wenn du dann sagst, ja, okay, ist deine Meinung, wird er direkt sagen, ja, das ist keine Meinung, das ist Geschmacksverirrung. Sowas. Und das ist ziemlich schwer, weil Hast du denn mal mit ihm grundsätzlich über das Grundsätzliche gesprochen, über das wir beide auch gerade reden? Ja, habe ich versucht, aber er blockt ab, er reagiert gar nicht drauf, er wird patzig. Er benimmt sich wie ein Kleinkind in dem Moment und das finde ich ziemlich unklug dann, weil ich eigentlich was anderes von ihm erwarte. Ich glaube, dann bist du im Moment in einer schlechten Position, wenn du das schon versucht hast. Ja. Ich weiß nicht, wie oft du es schon hast. Hast du es öfters versucht mit ihm zu reden? Ja, ich habe es oft versucht. Okay. Und du läufst gegen eine Betonwand. Genau. Kannst du eigentlich gar nichts mehr tun, als dich erstmal ein bisschen von ihm zu distanzieren, finde ich. Ich glaube, das ist für dich besser, das schützt dich auch mehr, als dass du immer und immer wieder gegen die Betonwand rennst. Ja, er ist am Zug, er muss initiativ werden, finde ich, als der Ältere, als der Erfahrene, als dein Vater. Ja, das ist zurzeit so meine Bammel, weil jetzt ist ein Problem mit dem Fachabi aufgetaucht, weil das ist ziemlich ärgerlich gewesen. Wir haben jetzt 3 Wochen bevor die Ferien anfingen, dann nochmal einen Termin da gehabt wegen dem Praktikum, nochmal eine Nachbesprechung. Ich hatte schon alles und dann hieß es zu der Hälfte der Leute dann auf einmal, euer Praktikum gilt nicht, wir haben Sonderbedingungen. Und ich stehe jetzt so halb auf dem Eis, weil ich da vielleicht eine Zusage kriege oder nicht. Und ich habe mit ihm versucht zu reden drüber, ob er mir nicht irgendwie helfen noch könnte. Wir helfen in welche Richtung? Ich verstehe das Problem jetzt nicht im Moment. Ich hatte einen Praktikumsplatz und die haben also Sonderberechtigungen, dass du die Ferien komplett die 11 machen musst. Also du hast, und die Grundschulen, ich war in der Grundschulbetreuung eigentlich angemeldet, die machen das nur zum Teil. Und deswegen gilt es schon nicht und deswegen musste ich mir einen neuen Praktikumsplatz suchen. Ja, okay. Hatte ein paar Zusagen, dann sind die aber wieder abgesprungen und da ist zurzeit so ein bisschen problematisch und ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussieht. Und ich hatte dann mit ihm versucht zu reden, das Gespräch aufzubauen, ob er mir nicht helfen könne. Inwiefern helfen? Bei ihm in der Firma oder wie? Nein, er kennt viele Leute. Ach so, okay. Und Kontakt halt. Und was hat er da gesagt? Das sei doch eher alles scheiße, das machen ja nur Vollassis, das Fachabi, das wäre ja Humbug. Charlene, ich würde den gar nicht mehr ansprechen. Such dir selbst einen Ausweg. Jetzt bist du wieder mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen. Und du hast wieder einen von Latz gekriegt von ihm. Wieder eine demütigende Äußerung. Verdammt nochmal, der soll froh sein, dass du jetzt deine Schule nachholst. Und er sollte sich bemühen, dir mit allen Möglichkeiten zu helfen. Wenn er es nicht tut, geh weg von dem. Du ärgerst dich zu. Das ist das Problem. Ich habe so ein bisschen Angst, weil ich ihn irgendwo als kleines Vorbild sehe, was er alles erreicht. Aber ja, ich mich da nicht so richtig. Ich habe dann ein bisschen Schiss davor, weil ich weiß jetzt nicht, wie er reagiert. Du sollst ja mit ihm nicht gänzlich brechen. Ich würde mich nur in diesen grundlegenden Dingen einfach von ihm etwas zurückziehen und mein eigenes Leben führen. Und dann mal gucken, wie der sich nach ein paar Jahren äußert, wenn du vielleicht schon eine erfolgreiche Studentin bist oder was auch immer. Ja, ich finde es halt nur immer, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr traurig. Ich auch, aber du änderst es nicht im Moment. Ja, ich bin zurzeit, also ich muss sagen, seitdem ich ausgezogen bin, habe ich eine ganze Menge dazu gelernt. Ich bin direkter geworden, ich bin auf ihn zugegangen, das hätte ich früher nie gemacht. Früher war ich Mäuschen vor ihm, das bin ich mittlerweile nicht mehr. Okay, aber es nutzt nichts. Genau, das ist das Problem. Mhm. Salin, ich habe dir meine spontane Meinung jetzt gesagt, nämlich Distanz und mach dein Ding, zieh alles gut durch. Du bist eine schlaue junge Frau und mach was aus deiner Schlauheit. Das ist ein Naturgeschenk, was du da hast. Ja, das ist auch. Ich möchte, dass meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir redet. Mal sehen, wie ihre Einschätzung ist wegen deines Vaters, okay? Okay, danke. Liebe Salin, du legst bitte auf und Magdalena ruft dich gleich zurück. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1.22 Uhr, Cornelia, 56. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Cornelia. Freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja. So, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil mein Mann ist ein ganz großer Fan von dir. Ein Riesenfan. Und der sieht dich schon seit zig Jahren. Mhm. Ich habe jetzt das große Problem, dass er im Koma liegt. Was ist passiert? Er ist von der Treppe gestürzt. Von der Treppe? Ja, von der Treppe gestürzt. Und im Haus oder außerhalb? Im Haus gestürzt. Und hatte einen Darmriss. Was heißt, er hatte früher schon, hat man jetzt erst erkannt, Darmkrebs. Aber wenn man, trotz guten Zureins ist er nie zum Arzt gegangen. Hat man den Darmkrebs jetzt erst entdeckt durch den Unfall? Ja, den hat man jetzt erst entdeckt. Wann war denn der Unfall eigentlich? Der war am 17.06. Ach so, jetzt vor ein paar Tagen quasi erst. Ja, kann man so nennen. Vor zwei Wochen. Und ich muss dazu sagen, wir leben eigentlich getrennt, seitdem unser Sohn verstorben ist. Und euer Sohn ist verstorben? Aber im sehr guten Verhältnis. Mhm. Mein Sohn, ja, vor einem Jahr. Wie alt war euer Sohn? 31. Und an was ist euer Sohn verstorben? Ich möchte das nicht so öffentlich sagen. Okay, gut. Das respektiere ich auch. Ich ahne nur, was für eine Trauer und was für eine Erschütterung. Ja, und dazu muss ich dann weiter nichts sagen, oder? Ja, und Lungenkrebs halt. Was die Folge davon ist. Die Folge von AIDS. Von AIDS, okay, das ist ja nur keine Schande, das auszudrücken. Ja, bei Schwulen hat HIV positiv. Ja. Das tut mir sehr leid, dass ihr so jung euren Sohn verloren habt. Und jetzt auch noch das Drama mit deinem Mann. Du sagst, man hat jetzt auch noch Darmkrebs diagnostiziert. Ja. Wie schlimm ist der Krebs fortgeschritten? Sehr schlimm. Er wurde heute nochmal operiert. Er wurde nochmal, also am Samstag wurde er notoperiert. Und er war gestern noch wach und sollte auf die Station kommen. Also auf eine normale, er war auf der ETS und sollte heute eigentlich auf die normale und dann hat man ihn geröntgt und da hat sich das Band, entschuldige bitte, ich weiß nicht, ich habe auch die Oberärzte nicht ganz verstanden, das Band, was man wieder geschnürt hat, um keinen künstlichen Darmausgang einzuleiten, hat sich dann geöffnet. Jetzt hat er einen künstlichen Darmausgang und ich kam dann heute und habe gesagt, was ist denn hier los? Und da hat man mir nur gesagt, ja, er bleibt jetzt in der Narkose, also in künstlichen Koma und also da gab es Komplikationen, wie auch immer, das haben wir nicht ganz verstanden, aber das müssen wir ja auch nicht. Es gab eine heftige Komplikation offensichtlich, dass er weiter im künstlichen Koma bleibt. Ja. Was haben dir denn die Ärzte erklärt bezüglich des Krebs? Gibt es eine Hoffnung zur Therapie? Nein. Nein? Es gibt ganz, ganz wenig Hoffnung. Ganz wenig Hoffnung. Das heißt, der Krebs ist weit fortgeschritten. Ja. Ja. Und das Schlimme ist, und ich habe im letzten Jahr auch noch einen Partner verloren. Und dann kannst jedes Jahr stirbt bei mir jemand in der Familie. Und ich verstehe. Irgendwann kann man nicht mehr. Ich bin am Ende. Und ich habe auch so einen Psychologen besucht. Aber die Chemie hat da nicht gestimmt, weißt du. Die Chemie hat das nicht gestimmt. Ich merke, dass du sehr fertig bist, was auch verständlich ist. Du hast deinen Sohn verloren, du hast einen Partner verloren und jetzt dein Mann, mit dem du freundschaftlich verbunden bist, ist nun auch so schwer krank, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Ja. Da habe ich volles Verständnis, dass man irgendwann auch sagt, ich kann nicht mehr. Meinung bin ich. Und ich habe im Prinzip nur durch meinen Mann deine Sendung erst erfahren, weil er ist ein Riesenfan von dir und er ist ganz traurig und er hat damals auch zu mir gesagt, als du gehört hast, dass du aufhörst, dass es gibt ihm immer so einen kleinen Schub und er sieht deine Sendung so gerne und ich hätte ihm am liebsten heute gesagt, dass ich deine Sendung wieder sehe, auch wenn er nicht da ist. Ich sehe sie mir auch jeden Abend jetzt. Also jede Nacht an. Dann wollen wir mal ganz. Und würde ihm gerne sagen, du, ich gucke dein Domian nur dir zuliebe und es gibt auch tolle Themen und. Cornelia, und dann wollen wir mal gemeinsam. Ja, wir wollen mal jetzt alle gemeinsam die Daumen drücken, dass diese Komplikationen in den Griff, dass die Ärzte die in den Griff bekommen und dass er aus dem künstlichen Koma wieder erwacht. Ja. Dass er dann eine Therapie, wahrscheinlich eine Strahlentherapie oder Chemotherapie bekommt. Und vielleicht drücken wir die Daumen, doch noch eine Lebensqualität findet und vielleicht sogar doch noch auch noch eine für ihn gute und schöne Zeit wird erleben können. Was ich dich gerade aber fragen wollte, weil du so traurig bist und so erschöpft auch, hast du denn jemanden, der dir so ein bisschen zur Seite steht und dich unterstützt? Nein. Du bist ganz alleine. Es gibt keine Freundin, keine Verwandte, keine Nachbarin, gar nichts. Nein. Freundin schon, aber sie sind mit sich selbst beschäftigt. Nein, da habe ich niemanden. Weil ich habe meine ganze Familie verloren. Meine Mama hat Suizid begangen. Mein Papa ist am dritten Herzinfarkt verstorben. Und keine Geschwister, Geschwister hast du auch keine? Nein, ich war immer ein Einzelkind. Cornelia, ich finde ganz wichtig, dass du dir eine Stütze holst, dass jemand dir zur Seite steht. Und wenn es keine private Person ist, keine freundschaftlich verbundene Person, dann muss es eine professionelle Person sein. Ich möchte sehr, sehr gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Und ich hoffe, dass meine Psychologin dir etwas wegweisend sagen kann, wohin du dich in deiner Umgebung jetzt... Domian, darf ich dir mal was sagen noch? Du musst mir zuhören. Ich habe sowieso schon 2 Suizidversuche hinter mir und ich überlebe das nicht, wenn mein Fritz stirbt. Ja, Cornelia, das überlebe ich nicht. So weit wollen wir jetzt noch gar nicht reden und denken. Jetzt musst du mir zuhören, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ich nehme das sehr ernst, wie es dir geht. Und wenn du sagst, dass du auch schon Suizidversuche gemacht hast, nehme ich es noch ernster. Umso wichtiger ist es, dass dir jemand zur Seite steht. Und wir werden jetzt im Hintergrund alles tun, was wir tun können, um dir eine gute Adresse zu vermitteln, wohin du sehr schnell gehen kannst, möglichst schon am Montag. Dass du eine regelmäßige Unterstützung hast für all das, was du im Moment zu bewerkstelligen hast. Ja. Deshalb, liebe Cornelia, bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von der Magdalena, meiner sehr netten Psychologin, zurückgerufen und alles Weitere besprecht ihr beiden. Ich wünsche dir erstmal alles Gute, dass du das schaffst. Und ich drücke natürlich deinem Mann von Herzen die Daumen, dass er über den Berg kommt und dass er noch Lebensqualität finden wird. Alles Gute. So, jetzt legst du bitte. Vielen Dank, Domian. Und wenn er aufwacht, sagst du ihm von Herzen, alles Gute von mir und schöne Grüße. Oh ja, da würde er sich wahnsinnig freuen. Genau. Da würde er sich wahnsinnig freuen. Das sage ich ihm auch morgen, auch wenn er im Koma liegt. Dann sage ich ihm sowieso. Ist egal. Ich sage nur liebe Grüße von Domian. Genau. Der wird es mir nie glauben, dass ich mit dir gesprochen habe. Das wollte der immer. Aber bei dir ist er nie durchgekommen. Und jetzt bin ich durchgekommen. Sehr gut. So, liebe Claudia. Cornelia, entschuldige. Jetzt legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Okay. Tschüss. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Auch. Tschüss. So, meine Lieben. 1.32 Uhr haben wir. Jetzt glaube ich gerade einen Frosch im Hals. Unser Thema nächste Woche. Nächste Woche ist die letzte Woche vor der Sommerpause. Das ist dann die letzte Sommerpause für diese Sendung. Jetzt beginnt die Wehmut allmählich um sich zu greifen. Bisher war das alles noch ein bisschen irreal für mich, das Aufhören, aber jetzt so allmählich, wahrscheinlich, wenn wir aus der Sommerpause zurückkommen, dann wird es ganz klar, dass das Ende absehbar ist. Aber jetzt reden wir erstmal von nächster Woche. Nächste Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Berlin. Ich möchte gerne mit euch über unsere Hauptstadt, über Berlin reden. Berlin steht ja für Kreativität, für Freiheit, für Weltoffenheit, aber auch für Kriminalität, für Dreck oder für Pfusch. Stichwort Flughafen in Berlin. Und ich frage euch, was habt ihr schon in oder wegen Berlin alles erlebt? Privat, beruflich oder politisch? Was habt ihr Gutes erlebt? Was habt ihr Schlimmes erlebt? Habt ihr vielleicht einen Weltstar getroffen? Seid ihr einem Verbrechen zum Opfer gefallen, das vielleicht gerade sehr Berlin-spezifisch ist? Was denkt ihr überhaupt über Berlin, unsere Hauptstadt? Berlin, unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne anmelden, wie immer per Mail, domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung, während der Sendung anrufen. Berlin. Heute sind wir offen für alles und alle Themen und hier ist die Katharina und die Katharina ist 42. Guten Morgen, Katharina. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, ich bin auch ziemlich aufgeregt. Katharina, und was ist denn das Thema deines Anrufes? Mein Thema ist auch so ähnlich wie das von meiner Sprecherin vor Cornelia. Also es geht um meine Eltern, es geht um meinen Vater und eben halt vorrangig um meine Eltern, überwiegend eigentlich mehr mein Vater. Mhm. Es geht darum, dass ich schon ziemlich lange psychisch erkrankt bin und Krankheit ist das? Psychische. Ja, was für eine psychische Erkrankung? Depression. Ah ja, okay. Depression und eigentlich Depression. Mhm. Immer wieder in Wellen und ich hatte eben halt dann vor ein paar Monaten auch einen Zusammenbruch. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin so aufgeregt. Ich frage ganz einfach mal. Dann kommt da schon in die Gänge. Du bist 42 Jahre alt. Lebst du in einer Beziehung oder bist du solo? Nein. Also ich lebe in einer Beziehung, lebe aber alleine. Und bin aber in einer Beziehung. Ja. Und hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Und das Verhältnis zu deinen Eltern, ist das rege? Habt ihr sehr viel Kontakt miteinander? Also wir haben jetzt keinen Kontakt mehr. Wir hatten, ich hatte mit meinem Vater immer ein ziemlich schlechtes Verhältnis. Und dann durch meine gesamten Therapien habe ich eben halt gelernt, ein besseres Verhältnis zu bekommen, weil ich viele Dinge auch verstanden habe, was er eben halt... Ja, was einfach auch schiefgelaufen ist, aber das ist tut nichts zur Sache. Es geht jetzt eigentlich hauptsächlich darum, dass ich jetzt wieder tierischen Stress habe mit ihm, beziehungsweise eben halt auch den Kontakt jetzt abgebrochen habe. Weswegen habt ihr denn tierischen Stress? Also ich habe aufgrund meiner Erkrankung habe ich den Überblick über meine finanzielle Situation verloren und hatte eben halt einen ziemlich hohen Schuldenberg angehäuft. Wie hoch war der? 7.000 ungefähr. Okay. Was machst du beruflich, wenn ich das noch zwischendurch fragen darf? Ich arbeite im Büro. Im Büro, also da kommt ein regelmäßiges Einkommen kommt schon rein. Ja, aber es ist zu wenig. Okay. Es ist einfach zu wenig. Okay, und dann sind 7.000 Euro Schulden natürlich sehr viel. Ja, ja, das ist ziemlich viel so. Und ich hatte dann einen Zusammenbruch, einen psychischen Zusammenbruch und bin ins Krankenhaus gekommen. Und ich habe meinen Eltern eben halt davon noch nicht so wirklich was erzählt. Man eben halt zwischendurch immer so, ja, Finanzen sind nicht so ganz einfach, habe aber im Endeffekt nie wirklich mit der Sprache rausgerückt, dass sich bei mir die Briefe häufen, dass ich die Post nicht mehr öffne, weil ich es einfach, ich habe nur noch die wichtigsten Sachen bezahlt. Alles andere habe ich in den Müll geschmissen. Wofür hast du eigentlich das Geld ausgegeben? Miete. Ich habe einen anderen Kredit noch am Laufen für Miete und zum Leben. Also 7.000 Euro. Also kannst du die Miete und das normale, ich sag mal, die Lebensmittel und die Miete nicht mit deinem Lohn bezahlen im Monat? Schwierig. Entschuldigung, dann darf ich mal fragen, wie viel du verdienst netto im Monat? 1,2. Ja, aber da muss man doch schon. Ja, also ich, ja, wenn du eine 800 Euro Miete hast, ist das schwierig. Okay. Naja. Also du hast dich, weiß ich nur, du hast keinen Luxusgüter dir zusammengekauft. Genau. Das wollte so. Ich jetzt wissen, ja. Genau, ich habe eben halt keine Luxusgüter und ich konnte das eben halt alles bezahlen. Hab aber dann, klar, um meine Depression auch habe ich dann mir eben halt auch Sachen gekauft und habe das dann alles nach und nach aus den Augen verloren und dadurch haben sich dann die Schulden immer weiter angehäuft. Hast du die Sachen vielleicht auch gekauft, um dir so ein bisschen was Gutes zu tun? Ja. Also ja. Gegen die schlechte Stimmung durch die Depression einen kleinen Lustkauf mal und was Schönes gekauft. Ja. Okay, so, jetzt ist das rausgekommen bei deinen Eltern. Genau, jetzt ist das alles rausgekommen, während ich eben halt den Zusammenbruch hatte und im Krankenhaus lag, weil meine Eltern dann natürlich auch meine Post geöffnet haben und gesehen haben, dass da ein Riesenstapel ungeöffneter Briefe ist und haben natürlich auch meine Kontoauszüge gesehen und da war natürlich der Box fett. Dann habe ich mit meinen Eltern einen Vertrag gemacht. Also erstmal haben sie gesagt, sie bezahlen das alles. Und sie wollen aber das Geld natürlich auch zurückhaben. Klar, ich will ihnen das ja auch zurückzahlen. Da bin ich ja auch bereit zu, aber nicht zu den Konditionen. Wie haben die denn überhaupt reagiert, als sie gesehen haben, dass du so viel Schulden hast? Die waren schockiert. Aber die wissen doch auch wahrscheinlich dann, dass du eben nicht so viel verdienst und für eine hohe Miete zahlen musst und so weiter. Ich habe eben halt immer auch denen das so gesagt, dass weil ich auch Angst vor meinem Vater habe. Das kommt noch mit hinzu. Ich hatte eben halt immer Angst vor meinem Vater und habe auch... Was hast du immer denen eben so gesagt? Ich habe eben halt immer zu denen gesagt, nee, ich komme klar und ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen und wird schon alles wieder und ich kriege das schon wieder hin. Also soweit ganz gut, dann kann man das ja verstehen. Die Eltern zahlen das erstmal und die wollen das Geld irgendwann zurückhaben. Genau. Wie sind deine Eltern wohlhabend? Nee, wohlhabend würde ich nicht sagen, aber sie sind sehr sparsam, dass sie sich eben halt einfach auch einige Dinge dann leisten können. Okay, die 7.000 reißen die Eltern jetzt gerade nicht in die Tiefe. Ja, sie müssen schon auf Sachen verzichten, aber... Gut. So, was sind das jetzt für Konditionen, die dich so ärgern? Also sie haben mir dann eben halt gesagt, ich darf das Auto nicht mehr benutzen, ich soll sämtliche Sachen kündigen, die ich eben halt nicht mehr brauche, dann wie Telefon, Handy, braucht man eben, man braucht nicht beides. Das stimmt ja auch. Ja, das stimmt auch, klar, natürlich. So, und dann soll ich eben halt das Auto stehen lassen und ich soll sämtliche Kreditkarten, EC-Karten abgeben und ich kriege das Geld dann praktisch wöchentlich zugeteilt. Ich soll... gehen wir mal eins nach dem anderen. Ich mit dem Auto stehen lassen, was versprechen Sie sich davon, wenn du nicht Auto fährst? Dass ich Sprit spare, dass ich eben halt nicht mit dem Auto zur Arbeit fahre, sondern mit der U-Bahn. Wie weit könntest du mit der U-Bahn zur Arbeit fahren? Könnte ich, aber dann brauche ich bedeutend länger. Okay, gut. Also mit den Kreditkarten kann man ja sich doch einlassen, EC. Kein Problem. Mhm. Eine EC-Karte reicht aus? Nee, gar keine Karte. Okay, mehr. Gar keine. Ärgerst du dich, dass die dich jetzt so restriktiv angehen, dass du quasi wie so ein Sklave da jetzt dich verhalten musst? Ja, sie öffnen weiterhin meine Post. Ich verstehe, also du bist entmündigt, ne? So fühlt man sich da. Ja. Andererseits ist es vielleicht ganz gut, wenn sie das erstmal so jetzt irgendwie auf gute Bahnen führen, oder? Ja, aber Domian, das Problem ist, dass sie mich demütigen. Mhm. Dass sie mich demütigen, dass sie mich beschimpfen, dass sie sagen, du bist ja zu nichts in der Lage und wenn ja, wir das nicht machen, wer soll das denn machen? Ja, das und geht natürlich überhaupt nicht. Siehst du, guckst du, was dabei rauskommt. So. Es ging ja weiter. Es war ja dann, kam es zum Super-Eklat, weil ich eben halt gesagt habe, also da lasse ich mich nicht drauf ein. Und ihr kriegt euer Geld zurück. Und ich hätte einfach am liebsten gehabt, dass meine Eltern so reagieren, dass sie eben halt sagen, Kindchen, wir kriegen das gemeinsam hin, zahl uns das Geld, wenn du das zahlen kannst und wenn du uns nur, keine Ahnung, 20 Euro im Monat zahlen kannst, aber Hauptsache, du bezahlst was so. Und es hieß dann eben halt, dann kam es zu diesem Super-GAU. Wir haben uns dann fürchterlich zerstritten. Ich habe meine ganzen Sachen dann zurückbekommen, also meine Autoschlüssel, meine Karten zurückbekommen und ich, weil ich gesagt habe, ich kriege das alleine hin, ihr kriegt euer Geld und ich will mich nicht auf diese Sachen einlassen. Und jetzt ist es eben halt der, jetzt habe ich den Kontakt abgebrochen, weil meine Eltern mir eben halt schriftlich mitgeteilt haben, wenn ich monatlich nicht die vereinbarte Summe bezahle, dann schicken sie mir einen Gerichtsvollzieher ins Haus. Und sie haben mir schriftlich mitgeteilt, dass sie mir nie wieder bei irgendwelchen Sachen helfen werden. Ach, und ich möge sie bitte nie wieder, ansprechen. Wie hoch ist denn die Summe, die du jeden Monat bezahlen sollst? 150. So, und ich kriege das auch hin. Nur es ist eben, die Angst ist dabei, was mache ich, wenn ich es nicht hinkriege? Dann kann ich nicht mal eben bei meinem Vater anrufen und sagen, Papa, ich kann das nicht bezahlen. Jeder andere Vater sagt dann, ja Mensch, Kind. Okay, aber so wie du es jetzt geschildert hast, ist dir das Band erstmal zerrissen. Ja. Und ich weiß eben halt auch nicht, was ich jetzt machen soll, so, ne? Weil es jetzt einfach. Ich finde, Katharina, du musst ganz, ganz, ganz schnell zu einem Fachmann gehen. Du musst zur Schuldnerberatung. Du musst dich da nackt ausziehen, was deine Finanzen anbelangt. Du musst die Sachlage auf den Tisch legen und dich beraten lassen. Da muss jetzt ein Finanzmann dran. Warum, willst du es machen? Ja. Klar, also weil ich weiß eben halt nicht, ich will aber auch einfach dieses Verhältnis wiederherstellen mit meinen Eltern, ne? Weißt du, sie fehlen mir. Okay, eins nach dem anderen. Okay, aber eins nach dem anderen. Jetzt musst du erstmal dein Leben ordnen. Und du musst sehen, dass du mit den Schulden und mit deinem Einkommen und alles muss irgendwie jetzt mal in gelenkte Bahnen kommen. Und da musst du mit einem klugen, objektiven Menschen zusammensitzen, der das für dich ordnet. Der kann ja sagen, der wird dir sagen, auf das müssen sie verzichten, das müssen sie verzichten. Vielleicht geht Auto wirklich nicht. Habe ich ja alles schon gemacht. Ja, aber nicht mit einem Schuldnerberater. Das hast du für dich gemacht. Auch mit, ich hatte vorhin so verstanden, dass das Auto deinen Eltern gehört und dass du aber nicht mehr fahren. Das ist dein Auto. Das ist mein Auto. Vielleicht kann man da ja auch drauf verzichten. Aber es ist gar nicht mein Job da, jetzt kluge Vorstellungen zu machen. Das muss jemand machen, der davon Ahnung hat. So. Dann kannst du dir überlegen, ob du nochmal an deine Eltern herantrittst und das Gespräch suchen möchtest. Ich finde, das klingt ziemlich, ziemlich verfahren, die Situation. Ist sie auch. Du hast keine Geschwister? Doch, ich hab noch einen Bruder. Wie ist das Verhältnis des Bruders zu den Eltern? Gut, ja, auch nicht so. Aber ich habe mit ihm momentan auch kein Verhältnis. Also keinen Kontakt. Ich würde neben dem Schuldnerberater, den du unbedingt ganz schnell aufsuchen solltest, das ist Schritt 1, das ist das Allerwichtigste. Schritt 2, würde ich an deiner Stelle auch mal zu einer Familienberatung gehen. Das kannst du auch alleine. Und alle Familienverhältnisse sind kompliziert. Dass du die einfach mal dort auch auf den Tisch legst und mit der zuständigen Person das mal akribisch auseinandertüftelst. Ich glaube, du brauchst da einfach nur eine kluge Beratung, wie du dich da auch positionieren musst und du musst auch noch ganz viel... Ja, weil es geht mir ja nicht ums Geld, sondern es geht mir einfach, geht mir um diese Art und Weise, ne? Hab ich verstanden. Geht mir einfach um die Art und Weise und ich bin ja bereit, das alles zurückzubezahlen, aber es geht mir einfach um die Art. So, und meine Psychologin ruft dich jetzt auch nochmal an, dann kriegst du da nochmal ein Feedback und sie wird dir auch noch eine Schulterberatung in deiner Umgebung sagen, okay? Du musst es, jetzt musst du es angehen, da ist viel zu tun. Ja, ich weiß. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Ja. Aber ich bin guter Dinge. Genau, und ich wollte dir nochmal sagen, ich finde das auch sehr schade, dass du aufhörst. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von dir. Danke, sehr, sehr freundlich von dir, liebe Katharina. Ja. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. Katharina. Heute rufen nur Frauen an. Heute ist Frauentag. Charlotte, Charlene, Cornelia, Katharina und jetzt kommt Kathi. Mädels, ich freue mich, dass ihr so interessiert seid. Aber die Jungs sind auch sehr willkommen. Kathi, 28, guten Morgen. Nein, 38, hallo, guten Morgen. Mensch, was ist denn hier mit unseren Zahlen immer los? Hier steht 28 bei mir. Ja, na gut, Kathi. Ein bisschen am Empfang liegen. Meine liebe Kathi, weswegen rufst du an? Ich rufe an, wie gesagt, am Anfang war es ganz lustig, aber das hat dann nachher so ein bisschen, ist das Ganze ein bisschen ausgeartet. Und zwar habe ich seit Mittwoch so einen Orgasmuszwang entwickelt. Wie bitte? Seit Mittwoch einen Orgasmuszwang? Genau. Was ist das bitteschön? Ja, ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich dachte, da kann man lieber einen Waschzwang oder einen Putzfimmel oder irgendwas anderes haben. Aber ich muss dann halt einfach an eine Situation mit meinem Freund denken. Kann dann einfach nicht die Finger von mir lassen. Und das ging seit Mittwoch 24 Stunden am Stück so, dass ich echt... Das heißt, du bist ständig am Masturbieren? Genau. Wie viel Mal hast du heute schon? Also heute habe ich mich versucht zu bremsen und es waren so ungefähr um die 30 Mal. Ja, das ist ja noch, das hält sich ja noch in Grenzen. Ja, aber am Mittwoch waren... Nein, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. 30 Mal ist schon... Okay, ich sag, das Schlimme ist, am Mittwoch war es ja, kurz vor der 100 Mal bin ich dann irgendwann erschöpft eingeschlafen. Kann Frau da überhaupt dann noch nach 40, 50 Mal? Da werden wir Männer tot. Ach ja, wir können das gar nicht. Ja, ich auch. Ich war beim Arzt, wollte mir was zur Beruhigung spritzen lassen, weil ich echt gedacht habe, ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Ich kann mich echt kaum noch bewegen vor Muskelkater. Aber es ist einfach... Aber ist da nicht alles wund dann mittlerweile? Nee, das überhaupt nicht. Ich bin da so ziemlich vorsichtig und keine Ahnung. Was hat denn der Arzt gesagt? Hast du es dem offen erzählt? Ja, erstmal wusste ich überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Mhm. Auch eher ein bisschen peinlich. Ich habe gedacht, das geht gar nicht. Und dann habe ich ja echt gedacht, das ist ein Problem. Irgendwie muss man so eine Andeutung machen, was da gerade Sache ist. Und es ist echt so, eine Frau ist ja da anders wie ein Mann gestrickt. Ich sag mal so, wenn ich zum Höhepunkt gekommen bin, brauche ich 3 Sekunden Pause und dann kann es weitergehen. Mhm. Und? So, und dann geht's weiter und weiter. Ja, und sag mal, kläre mich als Mann auf, wenn du so viele Orgasmen hattest, sagen wir an dem einen Tag da 60 oder noch mehr. Ja, mehr noch. Ich sage, es waren kurz vor der 100. Oder 100 Orgasmen. Sind diese Orgasmen von der Qualität her immer gleichmäßig intensiv? Ja. Oder lassen die hinterher schon ein bisschen nach? Nein, die sind... Wie gesagt, für mich ist es auch neu. Weiß damit im Moment auch gar nicht wirklich umzugehen, weil das ein Dauerzustand bleiben würde. Dann müsste ich mir da wirklich was einfallen lassen. Okay, wir waren gerade bei dem Arzt. Was hast du dem Arzt gesagt? Ja, ich habe dem Arzt gesagt, dass ich irgendwie ein bisschen gestresst bin und nicht zur Ruhe komme und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, okay, es läuft gerade irgendwie doch so ein bisschen in eine andere Richtung, weil ich gemerkt habe, da entwickelt sich so ein kleines Problem, weil es dann auch nicht mehr witzig war. Weil umso erschöpfter ich war, umso überdrehter war ich dann auch. Hast du es ihm klar gesagt dann? Ja, war mir zwar schon total peinlich, gar keine Frage. War er sehr überrascht? Erstmal ja. Und im Nachhinein, also ich habe auch gedacht, wenn ich ihm das sagte, er denkt, ich will ihn verarschen. Mhm. Weil ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt gibt. Mhm. Hattest du den Eindruck, dass er das kannte, das Phänomen? Im Nachhinein, wie gesagt, mein Freund wusste dann auch darüber Bescheid und der hat sich auch ein bisschen schlauer darüber gemacht. Der sagt, das gibt's wohl häufiger, aber da spricht wohl keiner drüber. Was hat der Arzt dir denn empfohlen zu tun? Ja, der sagt, wenn das dauerhaft so bleibt, dann muss man sich irgendwie entweder irgendwelche Hormone spritzen lassen oder irgendeine Therapie machen oder wie auch immer. Mhm. Ich meine, das ist ja nichts Schlimmes, das ist ja eigentlich was Schönes und was Positives. Ja gut, aber das ist ja schon... Aber wenn das so ausartet, ja, dass man nicht mehr vor die Tür kommt oder das während der Autofahrt macht oder keine Ahnung. Du hast es während der Autofahrt gemacht? Ja. Jetzt ganz ehrlich, machst du es jetzt auch gerade, während wir telefonieren? Jetzt gerade habe ich die Finger über der Bettdecke. Aber also du liegst im Bett, nackig im Bett. Mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger. Na, wie gesagt, ich muss ja auch irgendwie mich ein bisschen aufs Gespräch konzentrieren. Genau. Nicht, dass du plötzlich losstöhnst und genau. Dann mache ich eine kurze Pause und dann rede ich wieder weiter. Nee, ich sage ja, am Anfang war es ganz witzig, aber wenn das so ausartet, dass man total erschöpft ist und sich vor lauter Muskelkater fast gar nicht mehr bewegen kann, dann wird es schwierig. Du, ja, in der Tat. Jetzt muss ich noch ein bisschen was erfahren über dich und dein Leben. Du bist in einer Beziehung? Ja, seit 11 Jahren. Lebst du mit dem Mann auch zusammen? Nee, wir leben nicht zusammen. Also wir wohnen zwar jeder für sich alleine. Wir sehen uns zwar fast regelmäßig. Der war auch eben noch hier und. Warum schläfst du denn dann nicht mit deinem Mann, wenn der da ist und du Bock hast? Ja, haben wir. Das tun wir ja eigentlich immer. Achso, das kommt auch alles noch dazu. Ja, ich habe ja auch, als wir gestern drüber gesprochen haben, dann hat er sich 3 Meter weiter weggesetzt, weil er sich irgendwie schon Sorgen gemacht hat, dass wieder irgendwie, keine Ahnung, dass es wieder mit mir total durchgeht und wie auch immer, weil er gemerkt hat, dass mich das total überanstrengt. Mhm. Machst du denn das auch in seiner Anwesenheit? Masturbierst du in seiner Anwesenheit? Ja, wie gesagt, seit Mittwoch in letzter Zeit dann leider schon. Und wenn er dann sagt, ja, jetzt muss mal gut sein, dann sage ich, ja, tut mir leid, aber geht nicht anders. Nimmt er das noch ein bisschen lustig oder ist er schon etwas verspannt? Erst fand das lustig, der hat da Verständnis für, aber irgendwo tut es ihm auch leid, dass das so ausartet, so, dass das so extrem ist. Sag mal, Kathi, ist das dieses Phänomen zum allerersten Mal, wirklich zum allerersten Mal in deinem Leben aufgetreten? Ja, dass das, wie gesagt, am Stück bis fast an die 100 Mal hintereinander grenzt, das ist jetzt seit Mittwoch komplett neu. Genau, das hast du ja schon gesagt, aber gab es vielleicht in den früheren Jahren schon mal doch auch so, nicht so krass vielleicht, aber so Ansätze, dass du stark masturbieren musstest eine Weile und dann hat sich's wieder ergeben? Ja, okay, ich sag mal so die oberste Grenze war dann, wo ich gesagt habe, 30 Mal, dann war das schon echt viel. Mhm. Ne? Und das jetzt. Hast du irgendeine Erklärung? Was ist am Mittwoch vorgefallen? Eigentlich gar nichts. Das Leben läuft normal, dir geht's ganz gut und alles ist in. Ja, ein bisschen viel Stress und alles Mögliche um die Ohren und wie gesagt, vielleicht im falschen Moment an irgendwas Schönes gedacht und dann hat also, das so seinen Lauf genommen. Das, was der Arzt gesagt hat, finde ich in der Richtung ganz interessant. Er hat den Begriff der Hormone gebraucht. Vielleicht hängt es ja wirklich irgendwie damit zusammen. Auch hormonbedingt, sagt er, eventuell zu viel männliche Hormone oder wie auch immer. Was auch immer. Warst du bei einem Gynäkologen oder beim Hausarzt? Beim allgemeinen? Nee, nicht bei einem Internisten. Ja. Ich würde, wenn ich du wäre, würde ich, wenn das jetzt übers Wochenende weiter so stark ist, gleich am Montag zu einem Gynäkologen gehen. Da soll er mal dein Blut durchchecken, die Hormone alle testen und mal gucken, ob er irgendwas findet. Ja. Ja, weil ich sage ja, eigentlich ist es ganz schön, ist ja nichts Schlimmes, es tut einem ja auch ganz gut. Aber irgendwo, wenn man dann erschöpft, ja gar nicht mehr die Tür rauskommt das geht eigentlich gar nicht. Bist du berufstätig? Ja, ich bin zurzeit zwar ein bisschen krankgeschrieben. Ach so, okay. Ich wollte nur wissen, ob du während der Arbeit jetzt heute und gestern auch losgelegt hast. Ich hätte nicht arbeiten gehen können. Ich hätte vielleicht nur innerhalb von 5 Sekunden anrufen können, sagen, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Kathi. Oder ich kann nicht zur Arbeit kommen, sagen wir es mal so. Versprich mir bitte nicht mehr, dass du während des Autofahrens masturbierst. Ja, ich hatte dem Arzt auch gesagt, ich sag, das ist zu gefährlich. Das geht gar nicht. Ja, es ist es auch. Das ist zu gefährlich. Manch ein Lastwagenfahrer wird seinen Spaß haben, aber das ist wirklich zu gefährlich. Ist es auch. Das weiß ich auch. Also, wie gesagt, Gynäkologe. Montag Gynäkologen. Ja. Da muss man sich auch nicht schämen, mein Gott. Ich mache ja keiner mit Absicht. Ich sage, da kann man lieber einen Putzfimmel oder einen haben oder sonstiges, aber... Und da das nicht schleichen kam, sondern ganz schnell kam, quasi von... es fing an dem Mittwoch an, ne? So hast du es gesagt. Ja, ich war ein paar Tage vorher ohne ihn ganz spontan in Urlaub, weil ich einfach mal einen Kopf freikriegen wollte und das ist auch nicht so gelaufen, wie ich mir das gedacht habe. War eigentlich alles ein bisschen scheiße und bin noch gestresster zurückgekommen, als ich dachte. Vielleicht gibt es da doch irgendeinen Zusammenhang. Ich mache folgenden Vorschlag. Wir rufen dich auf jeden Fall doch auch jetzt nochmal an, du gehst am Montag zum Gynäkologen. Okay? Ja. Liebe Kathi, du legst bitte auf und Magdalena ruft dich gleich nochmal an. Alles klar, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Rosemarie. Rosemarie ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Rosemarie. schön, dass du mich ein Jahr jünger machst. Mensch, also jetzt geht's aber los hier. Hier steht bei mir 65. Naja, 66, aber das macht ja nichts. Ja. Aber ich bin froh, dass ich dich mal erreiche. Deswegen rufst du an, Rosemarie. Es geht also praktisch darum, ich bin in meinem Leben im Wesentlichen alleinstehend gewesen. Mhm. Ich war nur 6 Jahre in der Partnerschaft. Und das war, also will ich mal sagen, von 2002 bis 2008, dann ist mein Partner leider verstorben. Mhm. Und ich bin in meinem Leben als Alleinstehende noch nie klargekommen. Ach, obwohl und jetzt drehe ich fast durch, weil ich bin ja nun seit einigen Jahren in Rente. Ja. Und das verkraftet ich gar nicht. Aber letztendlich bist du es doch gewohnt in deinem Leben. Da habe ich mich nie dran gewöhnt. Nie. Ich bin da nie damit zurechtgekommen. Ich bin auch also fast blind und so, muss ich noch dazu sagen. Mhm. Da habe ich ja nur auch aus der Richtung noch verschiedene Schwierigkeiten. Mhm. Und ich habe mich dann also immer sehr in mein Berufsleben gestopft. Das war also meine Heimat sozusagen. Ja. Das Amtsgericht war meine Heimat. Ja. Zu DDR-Zeiten das Kreisgericht, aber ist ja egal. Mhm. Das war meine Heimat. Mhm. Ich habe es zum Beispiel auch, also während ich noch berufstätig war, so gehalten, wenn ich Urlaub gemacht habe, wenn ich zu Hause war, da habe ich die Dienstage ausgespart und bin da auf Arbeit gegangen, weil ich da Publikumsverkehr hatte und solche Sachen, dass ich mich wieder Kraft schöpfen konnte für die nächste Woche Urlaub. Und das ist ja verrückt, Hast du keinen Freundeskreis? Naja, einen gewissen Freundeskreis schon, aber mir fehlt irgendein Inhalt, eine Aufgabe, wo ich direkt, aber naja, Freundeskreis, so schlimm ist das eigentlich nicht. Aber Rosemarie, wenn du sagst, du warst eine engagierte Frau in deinem Beruf im Gericht. Ja. Und du suchst eine Aufgabe. Gut, du kannst nicht mehr so gut gucken, aber sonst bist du noch ganz fit dabei. Mhm. Ja, so. Warum suchst du dir kein Ehrenamt? Ja, das suche ich seit 6 Jahren. Ich kriege das letzte war, wo ich mich an den Weißen Ring gewandt habe. Sie können wir gar nicht gebrauchen. Wirklich. Ja, gut, es gibt ja noch, rufst du aus einer größeren Stadt an? Wem an? Rufst du aus einer größeren Stadt ja, an? Ja, aus Leipzig. Aus Leipzig, kein Geheimnis. Wunderbar. Da gibt es doch so viele Dinge, ja, die man... Ja, ich will mich keiner haben. Ich habe über die Ehrenamtleragentur, die brauchen eben alle Leute, die noch was sehen können, die ihr Sehen noch benutzen können. Ja, nee. Es gibt auch ganz viele Ehrenamtler, die müssen nicht sehen. Du könntest beispielsweise, ich weiß nicht, ob du mit dem Thema vertraut bist, ich hab's jetzt gerade spontan im Kopf, weil ich der Palliativmedizin sehr verbunden bin. Du könntest zum Beispiel dich als Sterbebegleiterin ausbilden. Ja, lassen. Ich muss sagen, ich möchte eigentlich im Menschen leben. Ich möchte was, das ist eigentlich nicht so mein. Okay, gut. Aber muss ich ehrlich sagen, da würde ich vielleicht selber dabei kaputt gehen. Okay, ist nicht jedermanns Sache. Aber im gesamten sozialen Bereich gibt es viele Bereiche, wo man nicht unbedingt gut sehen muss, sondern man muss ein gutes Herz haben und zupackend sein. Das ist alles sehr theoretisch. Praktisch sieht es eben alles leider ein bisschen anders aus. Mensch, ich kann es gar nicht glauben. In so einer großen, tollen Stadt wie Leipzig findest du nichts. Nee. Rosemarie, die Sendung ist gleich vorbei. Wir melden uns sofort bei dir nochmal. Und dann überlegen wir weiter, okay? Gut. Liebe Rosemarie, mach's gut. Ja, tschüss. Mach's besser. Tschüss. Bis gleich. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Heute Moritz Güldenring. Am Montag sind wir wieder da. Unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Ein Uhr Radio 1, 1 Uhr wieder Fernsehen. Thema Mittwoch Berlin. Bye, bye. Tschüss.